Es ist, als ob man eine Nadel im Heuhaufen suchen würde. Und ich sage, es ist blöd, sowas zu sagen. Es gibt gar keine Heuhaufen mehr. Jedenfalls nicht, was die Erfahrung der Durchschnittsbürger angeht. Das ist doch pedantisch. Hör zu, Errol. Wenn die nackte Wahrheit pedantisch ist, dann bin ich es wohl auch. Denn ich wette, wenn du alle Leute im Umkreis von 100 Meilen von da, wo wir jetzt sind, fragen würdest, ob sie schon mal einen Heuhaufen gesehen, geschweige denn ihr Besteck in einem liegen lassen haben, ey, sie würden sagen, verpiss dich, Motherfucker. Ich meinte nicht Besteck, Mr. Snarf. Was bitte? Mit der Nadel, auf die sich die Formulierung eine Nadel im Heuhaufen bezieht, ist kein Drogenbesteck gemeint. Es geht um eine Nadel zum Nähen. Hey, es ist doch ganz egal, von was für einer Nadel wir hier reden, du blöder Arsch. Die Sache ist doch, dass niemand sie im Heuhaufen verlieren kann. Du solltest deine Vergleiche dem 20. Jahrhundert anpassen, Mann. Popcorn von Ben Elton. Aus dem Englischen von Heidi Zernich und Jörg Ingversen. Bearbeitung und Regie Thomas Leutzbach. Wie wäre es, wenn du sagen würdest, es ist, als wollte man eine Linie Koks in einer Schneewehe finden. Na, das ist doch ein Bild, das man verstehen kann. Nein, Mann, das ist Quatsch. Die Sache mit Nadel und Heuhaufen ist doch, dass es sich um zwei verschiedene Sachen handelt. Und obwohl es schwierig wäre, Ersteres in Letzterem zu finden, wäre es ja doch nicht unmöglich. Kokain und Schnee, die sind im Grunde identisch. Das eine lässt sich vom anderen nicht unterscheiden. Die eine Vorstellung ist unwahrscheinlich, die andere unmöglich. Was ein vollkommen anderes Ding ist. Ich will ja keine Staatsaffäre draus machen. Ich finde nur, dass Sprache das Leben der Menschen widerspiegeln sollte, die sie sprechen. Ah. Hey, nicht irgendwelchen Bauernquatsch mit Nadeln und Heuhaufen oder der frühe Igel fängt den Wurm. Ich will keinen scheiß Wurm, Mann. Ich habe euch gegeben, was Speedy mir gegeben hat. Ich habe nicht gestohlen. Ich bin kein Dieb. Ist eine der umstrittenen. Wer ist da? Der Senorita, ich will bitte ihr Zimmer machen. Nein, ist schon okay. Brauchen Sie nicht. Okay. Ich bringe zwei Handtücher. Wir wollen keine Handtücher. Seife. Nein. An die Straßen da draußen in Amerika. Den ganz alltäglichen Krieg, der draußen im Asphalt tobt. Senorita, ich guck nur mal die Minibar. Handele. Du hier nix dauernd stören, comprende? Wir hier auf Los Flitterwochos. Wir machen Amore wie fucking Speedy Gonzales, okay? Okay, okay. Es gab keinen Grund... Ich versuch zu denken, verdammt nochmal, ja? Ich will mich nicht davon einer dahergelaufenen Conchita stören lassen. So weit ist es mit Amerika schon gekommen. Tony? Mhm. Ist dein Freund ein Dieb? Bob ist nicht mein Freund. Ich habe ihn gerade erst beim Tanzen kennengelernt. Außerdem, wenn Bob dir sagt, was du hören willst, legst du ihn um. Ich lege ihn sowieso um. Aber du kannst ihn erst umlegen, wenn er dir gesagt hat, wo dein verdammtes Hundertstel ist. Also sag das dir nicht. Wir werden Weihnachten noch hier sein. Unser Problem derart präzise zu formulieren, das war wirklich eindrucksvoll. Okay, Bob, wenn du es mir nicht sofort sagst, erschieß ich sie. Hey, lass mich aus der Sache raus! Bitte, Senorita, ich muss die Minibar gucken. Tut mir leid, ich kümmere mich drum. Andele, wo die Minibar? Ich hab das Zeug nicht gestohlen. Tja, könnte sich jemand ein ganzes Kilo Heroin in den Arsch schieben? Es könnte sein, die Leute schieben sich alles Mögliche in den Arsch. Ich hab keine Heroin im Arsch, Mann. Ich wünschte, ich könnte dir vertrauen, Bob. Wenn ich ehrlich sein soll, ist die Aussicht, mit meinem Finger in deinem Arsch auch rumzubohren, nicht gerade nach meinem Geschmack. Aber ich kann dir nicht vertrauen, Bob, was ja der Grund für unsere Unstimmigkeiten ist. Boah, hier sind keine Drogen. Hey, vielleicht hat sie das Zeug. Ich glaube, hier sind keine Drogen, aber eine sehr, sehr hübsche Pussy. Ich wollte nur, dass Sie die letzte Sequenz rückwärts sehen, weil ich glaube, dass es leichter fällt, die Einstellung zu dekonstruieren, wenn man nicht vom Erzählfluss abgelenkt wird. Also, irgendwelche Fragen oder Bemerkungen zu dem Clip, den wir eben gesehen haben? Wir hören uns gern an, was die Zukunft zu sagen hat. Schließlich habe ich hier auch studiert. Mr. Bellamitri, ich würde gerne etwas fragen, wenn ich darf. Oh, nur zu, Professor Chambers. Glauben Sie, man hätte in Ihrer Szene möglicherweise dieselbe Wirkung erzielen können, ohne sich in die Geschlechtsteile der weiblichen Protagonistin zu vertiefen? Bitte? Wie? Entschuldigen Sie, ich bin für den Oscar nominiert. Ich habe mich nur gefragt, ob man Ihrer Ansicht nach in dieser Szene dieselbe Wirkung hätte erzielen können, ohne sich in die Geschlechtsteile der weiblichen Protagonistin zu vertiefen. Ich schreibe gar keine Rede, Karl, weil ich nämlich keinen Oscar bekomme. Dafür bin ich als Regisseur viel zu gut. Die Academy ist dazu da, um schmerzfreies Mittelmaß zu feiern. Außerdem ist dieses Jahr sowieso eine Frau dran. Jedenfalls werden Sie die Kellerszene nicht zeigen. Warum denn nicht? Wo liegt das Problem? Die Academy-Vorsitzende sagt, die ist ihr zu gynäkologisch. Gynäkologisch? Hat sie den Film gesehen? Die Vagina des Mädchens wird nicht gezeigt. Sie bleibt der Fantasie des Zuschauers überlassen. Auch eine imaginierte Vagina ist zur Hauptsendezeit nicht drin, Bruce. Karl, wir sehen ihre Möse nicht. Aber Mr. Snuff wirft einen Blick hinein. Ironischerweise. Ironischerweise? Ja. Das verstehe ich nicht. Die Figur Mr. Snuff sieht sich die Geschlechtsteile der Figur Tony auf eine Art und Weise an, die für den Zuschauer eine ironisierende Nebeneinanderstellung impliziert. Aha. Haben Sie das begriffen, Professor? Nein, ich fürchte, das habe ich nicht mitbekommen. Sehen Sie. Eine ironisierende Nebeneinanderstellung ist mir entgangen. Stelle ich mich furchtbar dumm an? Ja. Bei allem Respekt fand ich es eigentlich nur unanständig. Sie erinnern sich, dass die folgende Einstellung einen Blickwinkel aus der Möse des Mädchens ist, oder? Ach, Blickwinkel? Himmel, Arsch! Ich dachte, Sie geben mir einen Filmkurs. Blickwinkel, verdammt! Blickwinkel! Himmel, Arsch, Bruce, hör auf zu spinnen. Die Oscarverleihung erreicht über 1 Milliarde Zuschauer, von denen die allermeisten höchst erstaunt wären, dass eine Vagina überhaupt eine Subjektive haben kann. Ganz zu schweigen davon, dass sie auch noch zur Hauptsendezeit ausgestrahlt wird. Selbstverständlich kann eine Vagina eine Subjektive haben. Nicht vom logischen Denken her, aber vom filmischen. Auf Mr. Snuffs angegeilte Visage. Ja, nur dass Mr. Snuff nicht angegeilt reinschaut, sondern abgeturnt. Und darum geht's. Mr. Snuff ist gleichgültig. Das ist alles bloß Bestandteil seines Arbeitsalltags. Er ist nahezu gelangweilt. Er tut nur seinen Job, einen amerikanischen Job. Sinnlose Morde in Einkaufszentren. Das Zimmermädchen hat niemand was getan. Jerry hat mir heute Morgen noch ein Steak gebracht. Heute erfolgen die nächsten Demonstrationen. Warum haben die das getan? Es gibt keinen Grund, Crawford. Diese Kids machen das bloß aus Spaß. Vielleicht waren sie auf Drogen. Oder vielleicht haben sie auch nur gerade wieder einen Film gesehen. Du meinst, es waren die Mallkiller? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass 2 gewöhnliche, unschuldige Amerikaner tot sind. Eine weitere gewöhnliche Geschichte von gewöhnlichen Amerikanern. Ich weiß nicht, was du gewöhnlich nennst. Ich komme jetzt seit vielen Jahren in diesen Diner. Und bisher ist hier noch niemand erschossen worden. Ja, wie Sie wollen. Es ist Ihre Fantasie, Mr. Delamitri. Das ganze Szenario wurde von Ihnen erschaffen. Ja. Und die Schauspielerin, die diese Rolle spielt, hat angezogen, was Sie wollten und getan, was Sie ihr gesagt haben. Ja, eben. Ich habe es mir ausgedacht. Aber woher habe ich es denn? Solche Sachen passieren da draußen. Die Verbindung von Sex und Gewalt ist real. Es gibt sie, es passiert, überall in den USA. Das ist doch nicht meine Schuld. Und noch ein Jack Daniels, bitte. Und Twinkies. Wir haben keine. Wayne, du kriegst alles. Whisky, Zigaretten, Donuts. Und ich krieg nicht mal Twinkies? Die sind gestern ausgegangen. Wir sind ein sehr kleiner Laden. Ich will aber Twinkies. Die ganze Welt fiebert der Oscarverleihung heute Abend entgegen. Gerade verlässt bitte erschießen Sie mich nicht. Meinst du, ich würde jemanden erschießen, nur weil er keine Twinkies hat? Wir haben Pop-Tarts. Himmel, Arsch, wofür hältst du mich eigentlich? Biscuit. Komm, wir holen das Zeug im nächsten 7-Eleven Scout. Aber gerade auch diese Tatsache lässt ihn als einen der ganz Komm, Pussy, Baby. Favoriten erscheinen. Wenn du heute Abend einen Oscar bekommst. Ich bekomme keinen. Ich glaube doch. Ach, beschrei es nicht. Ich kriege keinen. Aber wenn ich ihn kriege, werde ich in meiner Rede ein paar verdammt unangenehme Sachen sagen. Ja, aber wenn du ihn kriegst, musst du nett sein. Lächeln, ja, vielleicht ein paar Tränen, sowas in der Art. Aber vor allem kein Wort über die Mallkiller. Einem Spaßverderber verzeiht Hollywood nie. Deswegen ist der Filmausschnitt so wichtig. Der muss einen harten haben. Jetzt hat die Vagina nicht nur eine subjektive, sondern auch eine tolle Möse. Ich liebe dich, Zuckerschnecke. Ich liebe dich auch, Baby. Oh, Jesus Maria. Killen macht mich geil. Ich fick dich, bis sie die Zähne klappern, Baby. Komm schon, Süße, komm. Wayne, wir sind in einem 7-Eleven in der Öffentlichkeit. Wayne, wir können uns doch hier nicht lieben. Hier sind doch Leute, die können uns sehen. Kein Problem, Zuckerschnecke. Jetzt sind keine Leute mehr da. Große Puppe. Jedenfalls keine, die wir irgendwie stören können. Oh, Wayne. Ich liebe dich einfach über alles. And the Oscar goes to Bruce Bellamy. Ich stehe hier auf brennenden Beinen. Ich möchte euch danken, jedem Einzelnen in diesem Saal, jedem Einzelnen im Filmgeschäft. Ihr habt mich gehegt und gepflegt und mir geholfen, nach den Sternen zu greifen. Ihr seid der Wind unter meinen Flügeln und ich flattere für euch. Gott segne euch alle. Gott segne Amerika. Gott segne auch den Rest der Welt. Danke, danke. Ist das nicht ein wunderschönes Haus, Wayne? Klar ist es schön, Zuckerpuppe. Der Mann, dem das gehört, ist in der Stadt ein King. Könnt mir sogar denken, der ist fast so berühmt wie wir. Oh, Schatz. Nimm deine dreckigen Stiefel von der Couch und pass auf mit dem Blut an deiner Hose. Das ist ein schönes Haus und die Leute, denen es gehört, sind bestimmt richtig nette Leute. Wir dürfen denen die Couch nicht mit Blut vollschmieren. So nett sind die vielleicht gar nicht, Zuckerpuppe. Außerdem ist das Blut schon trocken. Blut trocknet ziemlich schnell, weil es nämlich gerinnt. Weißt du was, Schatz? Wenn dein Blut nicht gerinnen würde, dann könntest du an einem einzigen Nadelstich sterben. Ich weiß, Wayne. Dann würdest du an sogenannter Homophobie leiden. Schatz, Homophobie ist die krankhafte Abneigung gegen den geschlechtlichen Umgang eines Mannes mit einem anderen Mann. Ich glaube, du meinst Hämophilie. Stimmt das? Ja, Schatz. Stimmt das? Glaub schon, Schatz. Und wie sagt man zu einer Frau mit einer neuer klugen Klappe? Wayne! Das ist eine Frau, die eins in die Fresse braucht. Aua, nein, Wayne, bitte nicht, bitte nicht. Du denkst wohl, ich bin blöd, Süße, hä? Vielleicht probieren wir mal, ob dein Blut gerinnt. Ach, Schatz, du hast mir richtig Angst eingejagt. Weiß ich, Zuckerpuppe. Das macht mir Spaß, weil wenn du Angst hast, bist du wie ein kleines Vögelchen. Bestimmt haben die oben ein richtig großes Doppelbett. Wie ist es, Sahnetorte? Hm? Wie ist es, wenn wir raufgehen und ficken? Wir ficken nicht. Wir lieben uns. Selbst wenn du es mir von hinten im Klo einer Imbisshalle machst, ist es immer noch Liebe. Und wenn es nicht Liebe ist, dann mache ich es nicht mehr, denn ich ficke nicht. Hast recht, Schatz, ich nehm's zurück. Und jetzt bin ich so weit, dich so zu lieben, dass das Haus wackelt. Also jetzt komm, Schatz. Das war einfach unglaublich. Also ich kann mein Glück immer noch nicht fassen. Erst gewinne ich einen Oscar und dann lerne ich Brooke Daniels kennen. Und alles an einem Abend. Bitte, Bruce, hör auf mit dem Quatsch. Nein, ich mein's ernst. Ich bin ein Fan von dir. Ich will dich kennenlernen, seit ich die Playboy-Doppelseite gesehen habe. Die war einmalig. Danke, vielen Dank. Davon scheine ich nicht loszukommen. Ich bin übrigens auch Schauspielerin. Ja, ja, hast du schon gesagt. Was möchtest du trinken? Weiter Champagner? Die Nacht ist noch jung. Du weißt die Beste wirklich zu feiern, Bruce. Aha. Es ist kurz vor 7. Was? Ach du Scheiße, um 10 kommt meine Frau. Deine Frau? Ich dachte, ihr werdet geschieden. Ja, sind wir praktisch auch. Deswegen kommt sie vorbei. Das geschäftliche Regeln. Oscar am Abend, Alimente am Morgen. Naja, uns bleiben ja noch ein paar Stunden zum Schlafen. Ich hatte eigentlich nicht vor, ins Bett zu gehen. Ich meine, zu schlafen. Ich meine, na egal. Komm her. Oh, Moment, ich hole was zum Schutz. Ja, sicher, klar. Hey! Fass mich an, du Drecksau, und ich puste dir das Hirn weg. Was ist denn jetzt los? Du denkst bloß, weil ich mal Nacktmodel war, bin ich eine Art Nutte? Nein, ich... Du hast mich angesehen und nur Sex gesehen, stimmt's? Nein. Von der ersten Sekunde an war ich für dich nichts anderes als ein Stück Fleisch. Dafür wirst du jetzt bezahlen. Brooke, jetzt hör doch mal zu, das muss doch nicht sein. Los, küss mir die Füße. Was? Du hast richtig gehört. Küss mir die Füße. Ich hab gesagt, du sollst sie küssen, nicht dir die Nase dran abwischen. Hör doch mal, Brooke. Es tut mir leid. Offenbar habe ich die Situation missverstanden. Wenn ich dir zu nahe getreten sein sollte, dann... Hast du Angst? Dann, ja. Sehr? Das Herz in der Hose. Was willst du? Ich will eine Rolle in deinem nächsten Film. Was? Ich bin Schauspielerin. Ich will eine Rolle. Tu die Pistole weg. So. Du bist wohl wahnsinnig geworden. Du... Deine Filme machen geil und jagen Angst ein. Genau das, was ich gerade mit dir gemacht habe. Komm, sei ehrlich. Pamela Anderson macht mich geil. Pat Buchanan macht mir Angst. Ich werde beide nicht in meinem Film besetzen. Du hast mich gezwungen, dir die Füße zu küssen mit vorgehaltener Pistole. Ich sollte die Polizei rufen. Ich habe dich geil gemacht und ich habe dir Angst eingejagt. Gib's zu. Hey, du musst mir eine Chance geben. Und wenn ich sage, das hängt davon ab, ob du mit mir schläfst? Nein. Ich vögle nicht aus beruflichen Gründen. Schade. Okay, du bekommst Probeaufnahmen, verrücktes Luder. Dein Agent soll mich nächste Woche anrufen. Glaub mir, es besteht keine Aussicht, dass ich dich vergesse. Danke, Bruce. Ich verspreche dir, ich werde dich nicht enttäuschen. Du kannst mich nicht mehr enttäuschen, als du schon getan hast. Ich habe gesagt, ich vögle nicht aus beruflichen Gründen. Aber jetzt habe ich meine Probeaufnahmen. An alle Einheiten. Zuletzt gesehen wurden die Mallkiller in einem goldenen 57er Chevy, Ziel unbekannt. Vorsicht! Sie sind schwer bewaffnet und machen rücksichtslos von der Waffe Gebrauch. Hast du diesen Film Ordinary Americans gesehen? Also mach bitte den Mund zu, wenn du bist, Crawford. Ja, mir wird kotzübel dabei. Du bringst mich zum Lachen, Sir. Fast täglich musst du dir die Innereien von ihren zum armen Schwein ansehen oder Junkies, die in ihrer eigenen Kotze erstickt sind. Trotzdem stört dich mein Spuck. Ja, bloß weil wir im Sauschwall arbeiten, müssen wir uns ja nicht wie die Schweine benehmen, ne? Also hast du den Film gesehen? Oder? Also hör mal zu, Filme sind mir im Moment egal. Ich denke nach. Überleg doch mal, was die beim letzten Mal alles mitgenommen haben. Bourbon, Kippen, Donuts und ein Führer zu den Häusern berühmter Filme. Ja, und? Ja? Na, bei diesem Film Ordinary Americans, wer waren da die Stars? Warte mal, Kurt Kidman, Susan Scheffer. Und es gab aber auch noch jede Menge Gastauftritte. Ja. Aber ich dachte, du machst ja nichts als Film. Meine Meinung geändert, ne? Morgen, Leute. Wer sind Sie? Brooke, kennst du den Kerl? Gehört er zu deinem bescheuerten Plan, oder? Ich kenne den Mann nicht, Bruce. Entschuldigung, wir... Ich kann es nicht glauben. Ich fasse es nicht. Ich bin tatsächlich hier. Ich bin tatsächlich bei Bruce Delamitri. Ja. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr ich mich freue, Sie kennenzulernen, Sir. Ich hatte das schon lange vor. Scout, komm her und sag guten Tag. Oh, das ist echt total aufregend. Total cool. Aha. Scout, du blöde Kuh, jetzt komm sofort her. Hi. Hi. Freut mich, Sie kennenzulernen, Mr. Delamitri. Wayne ist ein großer Fan von Ihren Filmen, Sir. Er hat sie zigmal gesehen. Ich auch. Mir gefallen sie auch, aber Wayne, der findet sie echt super. Aber wahrscheinlich finden sie es inzwischen total ätzend, wenn die Leute ihnen sowas sagen. Wollen Sie Geld? Ich habe Geld, ungefähr 2000 Dollar in bar und etwas Schmuck und... Mr. Dalamitri? Ja? Darf ich Bruce zu Ihnen sagen? Wir wollen kein Geld. Wir haben mehr Geld, als wir ausgeben können und wir geben sowieso nichts aus, weil wir alles klauen, was wir brauchen. Wir wollten Sie nur mal kurz besuchen. Ist es okay? Wenn Sie kein Bargeld wollen, ich habe draußen einen individuell ausgestatteten Lamborghini stehen, der... Bruce, der ist ich habe Ihnen doch gerade gesagt, wir sind nur zu Besuch hier. Ach so. Ich will Ihr blödes Auto nicht. Ich habe schon ein Auto. Ein amerikanisches Auto aus Schweiß und Stahl. Kein von schwulen Ithakern zusammengelöteter Blechhaufen. Also, ein Lamborghini. Sie enttäuschen mich. Wenn Sie einen ausländischen Wagen fahren, gefährden Sie amerikanische Arbeitsplätze. Hören Sie, ich weiß nicht, wer Sie sind, aber langsam... Bloß popplige, weiße Prolls, Bruce. Wir sind nichts. Das einzig Denkwürdige, was ich in meinem Leben getan habe, war Leute umbringen. Wir sind die Mallkiller. Ich bin Scout und das ist Wayne. Wir sind die Mallkiller. Werden Sie uns umbringen? Was ist denn das für eine Frage? Scout und ich, wir wissen es immer erst, wen wir umbringen werden, wenn wir es getan haben. Es passiert einfach. Wer kann das jetzt sein? Gestern war Oscar-Nacht. Alle wissen, dass Sie heute Morgen bestimmt einen Kopf haben, dicker als ein Schweinearsch. Sie haben doch wohl keinen Alarmknopf gedrückt, Bruce? Nein. Ich würde Sie innerhalb von 2 Sekunden abknallen. Ich glaube, das ist meine Frau, meine Ex-Frau. Wir müssen über die Güterteilung reden. Sie hält sich nie an vereinbarte Zeiten. Farrah Dalamitri? Ja. Oh, wow, die würde ich wahnsinnig gerne kennenlernen. Habe ich nicht irgendwo gelesen, Sie wären froh, wenn sie tot wäre? Was? Das war nur so eine Redensart. Das ist aus dem Zusammenhang gerissen worden. Los, sieh nach, wer es ist. Weißt du, Jay, wenn deine Theorie stimmt, dann wird diese Tür mit Blei geöffnet. Hey, dafür bezahlen sie dich doch, Crawford, oder? Später, ich hab zu tun. Polizei. Polizei? Miss Schäffer, bitte, wir müssen mit Ihnen sprechen. Wir sind auf der Suche nach psychopathischen Massenmördern. Ja, hören Sie, ich bin erst vor einer halben Stunde nach Hause gekommen und ich habe keinen Psychopathen gesehen. Ja, dann können wir wieder... Hatten Sie seltsame Anrufe oder Besuche? Bitte lassen Sie uns rein. Hören Sie, kommen Sie doch einfach rein und durchsuchen Sie das verdammte Haus. Danke, Ma'am. Hast du gemerkt, die ist noch nervöser als diese Show bis Tookie Kidman. Mensch, Jay, lass uns vorsichtig sein. Hi, Bruce. Ah, hi. Läuft hier eine Party. Carl Bresner, mein Produzent. Luke Daniels. Yes. Hi. Hallo, Miss Februar. So angezogen habe ich sie gar nicht gleich erkannt. War übrigens eine tolle Doppelseite. Ja. Danke. Der Einfühlstutzen von der Zapfsäule war bestimmt kalt, habe ich recht? Und wer sind die zwei? Oder kriege ich von der Antwort einen roten Kopf? Das sind zwei Schauspieler. Ich habe sie in Malibu auf der Bühne improvisieren sehen. Und ja, da dachte ich, ich rede mal mit ihnen. Vielleicht... Kommen Sie in Frage für Killer Angels. Killer Angels? Du guckst ja am Morgen nach der Oscar-Nacht Schauspieler an. Das nenne ich Hingabe. Also nichts gegen euch beide, aber für mich ist mit Schauspielern reden fast so schlimm wie der Gang zum Zahnarzt. Ich dachte nur, Sie haben vielleicht das richtige Aussehen. Für Killer Angels? Ja, vielleicht. Naja, ich bin ja nur der Dummbeutel, der das Geld auftreibt, aber die Kids da sehen ebenso wenig nach Psychopathen aus wie Scooby-Doo, das Hundebaby. Karl, was willst du? Ja, vielleicht hast du die Zeitungen von heute noch nicht gesehen. Nein, die Zeitung habe ich noch nicht gesehen. Ich möchte ja nicht der Botenjunge mit der Katastrophenmeldung sein, aber wie ich vorausgesagt habe, findet deine Oscar-Auszeichnung nicht viel Zustimmung. Offen gesagt, die Leitartikel wären wohlwollend, da ginge er nachträglich an, das Riesenweib mit den Monstertitten schlägt zurück. Karl, können wir das ein andermal besprechen? Ein andermal? Bist du immer noch besoffen? Ach, Quatsch. Wenn dir schon wurscht ist, dass dich die gesamte Rechte in Amerika einen Mörder nennt, vielleicht erinnerst du dich dann daran, dass wir uns finanziell ungeheuer exponiert haben und äußerst verwundbar sind. Das mag ja sein. Der Film läuft immer noch in 1600 Kinos. Und es formieren sich schon Boykott-Demos. Okay. Offensichtlich wollen die Republikaner das zum Wahlkampfthema für die kommenden Zwischenwahlen machen. Ja, sollen sie doch. Sie glauben, sie sind da an was ganz Heißen dran. Und wir müssen uns dringend was überlegen. Okay. Wissen Sie, was ich toll finde? Ich find's toll, wie der Schaumfestiger aus der Dose kommt. Wie ist das alles da reingekommen? Verzeihen Sie, bin ich unsichtbar geworden? Ich rede gerade, ja? Entschuldigung. Das liegt an diesen verdammten Maulkillern, Bruce. Kann ich bitte Was dich? Sind das bloß für hirnverbrannte Irre? Hör mal. Wayne Hudson und diese ausgeflippte kleine Vogelscheuche, mit der er rumzieht, sind kaputtes, weißes Gesocks aus Vorstadtslums mit Kartoffelbrei statt Hirn im Schädel. Je eher die auf dem elektrischen Stuhl landen, desto besser. Ich würde sie lieben gerne selber liquidieren. Sie meinen, die Mallkiller sind kaputtes, weißes Gesocks, Mr. Bresnan? Das meint er nicht. Nein, so. Also ich finde auch, Sie können das nicht einfach so abtun. Das Ach, ausgeflippte das kleine Vogelscheuche. Das hat er nicht so gemeint. Sie sollten mal hören, wie er von seiner Frau redet. Entschuldigung, was sind wir hier eigentlich? In der Oprah Winfrey Show oder was? Führen wir wirklich eine Diskussion über dieses Drecksback? Selbstverständlich ist das kaputtes Gesocks. Am liebsten würde ich diese beiden hirnverbrannten Schisser, diese... Nein! Hey. Nein! Nein! Autsch, die tun mir weh! Entschuldigung! Hast du gesehen, Jay, was da alles zum Frühstück steht? Ja, jede Menge Pfannkuchen, gebratener Speck und Eiscreme. Und das meiste schon weggeputzt. Das kann unmöglich ein Mensch alleine essen. Mit der Figur? Genau. Jay, Sie müssen hier sein. Deswegen ist sie auch so nervös. Pass auf. Das ist ein Hinterhalt. Die Irren. Die legen die um, weil sie uns reingelassen hat. Mein Gott, das hört sich ja ab. Du, das kommt von dort. Das kommt von dort. Polizei! Keine Bewegung, oder wir schießen! Was ist los mit euch? Kann man als anständiges Mädchen nicht mal in Ruhe sein Frühstück zu Ende bringen? Farrah, ich kann jetzt nicht. Ich habe eine Frau hier. Farrah, ich feiere! Hau ab! Doch, es liegt mir sehr daran. Nein, Farrah nicht, nein! Oh, Scheiße. Sie hat einen Schlüssel, sie kommt rauf. Na, dann räume ich mal den guten Karl weg. Sie wollen sich bestimmt nicht direkt neben einer Leiche darüber unterhalten, wer welches Hochzeitsgeschenk behalten hat. Und Sie lassen sie gehen, wenn sie alles mit mir besprochen hat, ja? Vielleicht. Solange sie uns nicht beschimpft. Jetzt setzen Sie sich, Bruce. Entspannen Sie sich, machen Sie es bequem. Für Ihre Frau soll doch alles ganz normal aussehen, oder? Scout, du hältst die Leute an der kurzen Leine, okay? Tut mir leid, dass ich Sie angeschrien habe, Brooke. Ich hab's nicht so gemeint. Es war nur, weil Sie mich an den Haaren gezogen haben. Scout, hören Sie zu. Das kann so nicht weitergehen. Früher oder später werden Sie gefasst. Und je mehr Unheil Sie anrichten, desto schlimmer wird's. Das wissen wir, Brooke. Aber Wayne hat einen Plan. Deswegen sind wir ja hergekommen. Was für einen Plan kann er denn haben? Das weiß ich auch nicht. Aber er hat einen. Ich habe einen Plan, Schatz. Und alles wird gut. Das hat er gesagt. Er hat einen Plan zu unserer Rettung. Sein Plan ist, dass ihr beide umkommt. Bruce, Augenblick, ja? Ich unterhalte mich gerade mit Scout. Das wird passieren, Scout. Die Polizei wird kommen, Wayne wird sich wehren und ihr werdet beide von Polizeikugeln durchsiebt. Das passiert. Naja, wenn es so kommt, dann habe ich nichts dagegen, Mr. Delametri. In einem Schwall aus Blut, Liebe und Ruhm. Liebe und Ruhm. Wayne und ich, wir lassen uns das eines Tages eintätowieren. Das ist unser Motto. Liebe und Ruhm? Das ist schön, Scout. Wirklich schön. Liebe und Ruhm. Und Sie lieben ihn doch, Scout. Sie lieben ihn sehr. Ich liebe ihn mehr als mein Leben. Wenn ich einen Stern vom Himmel holen und ihm schenken könnte, würde ich es tun. Wenn ich einen Diamanten so groß wie ein Fernseher hätte, würde ich ihm den zu Füßen legen. Meine Gefühle für ihn sind größer als der Ozean, Brooke. Und tiefer als das Grab. Wayne braucht Hilfe, Scout. Und wenn Sie ihn lieben, werden Sie dafür sorgen, dass er Hilfe bekommt. Lassen Sie uns Ihre Freunde sein, Scout. Lassen Sie uns seine Freunde sein. Geben Sie mir Ihre Waffe, Scout. Sie meinen, ich soll Ihnen meine Waffe geben? Ja, es wäre das Beste für uns alle. Wayne eingeschlossen. Wenn ich sie Ihnen gebe, sind Sie dann meine Freundin? Das habe ich doch gesagt, Scout. Und ich halte Wort. Geben Sie mir die Waffe, okay? Okay. Nein, um Himmels Willen, was... Jetzt habe ich sie Ihnen gegeben, Sie Ass. Sind Sie jetzt meine Freundin? Sie halten doch immer Wort. Also, sind Sie jetzt meine Freundin? Sagen Sie es. Ich bin Ihre Freundin. Ich will Sie aber nicht zur Freundin haben, Sie Flittchen, weil Sie versucht haben, mich gegen meinen Liebsten aufzuhetzen. Und das ist unverzeihlich. Vielleicht wollen Sie ihn für sich? Nein. Ist es das? Wollen Sie sich an meinen Wayne ranmachen? Nein. Wenn Sie es versuchen, hack ich Sie in Stücke. Jetzt setzen Sie sich hin, Sie Schlampe, und wischen sich den Mund ab. Wir kriegen Besuch. Bruce, Ihre Frau ist hier. Na, das ist ja eine tolle Party, Bruce. Hi, Dad. Hi. Aber große Gesellschaften waren hier noch nie deine Stärke. Hast du noch nicht geschlafen, Dad? Du siehst ja abartig aus. David, verdammt nochmal, was willst du hier? Das geht hier nur deine Mutter und mich was an. Entschuldige bitte, dass ich meinen Vater besuche am Tag, nachdem er einen Oscar bekommen hat. David. Ja, ich meine, ganz offensichtlich feierst du lieber mit... Wer sind diese Leute, Dad? Verschwinde, David, sofort, verschwinde. Ich kann dich hier nicht gebrauchen. Nee, bitte, Daddy, kommandier mich nicht rum. Das ist entwürdigend. Ach. Ich bin jetzt eine erwachsene Frau. Ich habe ein Fitnessvideo gemacht. Verdammt nochmal, warum musstest du sie mitbringen, Farrah? Verschwinde, schaff sie raus! Ich habe sie mitgebracht, Bruce, um dich daran zu erinnern, dass Velvet und ich zu zweit sind und du nur allein bist. Oh, und das muss bei der Güterteilung berücksichtigt werden. Was ist bloß in dich gefahren, Bruce? Du redest von deiner eigenen Tochter. Du widerst mich an. Du bist lieber mit Nutten und Pennern zusammen als... Mitri. Ja, ja. Bitte? Stimmt es, dass Sie mal so sturzbesoffen waren, dass Sie eine Fehlgeburt hatten? Dass Sie so kotzen mussten, dass Sie Ihr Baby verloren haben? Was haben Sie gesagt? So stand es jedenfalls im National Enquirer. Wie wagen Sie es so, mit mir zu reden? Was ist hier los, Bruce? Ist das irgendeine blöde Scheidungstaktik? Nein. Versuchst du, mich aus dem Konzept zu bringen? Es wird dir nicht gelingen. Bitte, Farrah, schaff Velvet hier raus. Du kannst haben, Nein. was du willst. Alles, ich schwöre es. Aber bring sie weg, sofort! Bruce, ist alles in Ordnung? In Wahrheit, Mrs. Delamitri, wäre Bruce froh, wenn Sie tot wären. Ich habe selbst gehört, wie er das gesagt hat. Und angesichts des Vergnügens, das Ihr Mann mir in der Vergangenheit bereitet hat, habe ich beschlossen, ihm diesen kleinen Wunsch zu erfüllen. Bruce... Willst du mich umbringen lassen? Nein. Sie sagen doch nicht Sachen, die Sie nicht meinen, oder, Bruce? Das war nur eine Redensart, Wayne, um Himmels Willen, Mann. Das war nur eine Redensart! Egal, wie viel er Ihnen geboten hat, ich bitte Ihnen das Doppelte. Bruce, das ist doch keine große Sache. Wenn das Schicksal diesen Gucci-verpackten Silikon- und Cellulitis-Sack aus Ihrem Leben gerissen hätte, wäre Ihnen das doch vollkommen recht. So, und ich bin das Schicksal. Das Weib ist an einen Psychokiller geraten. Das ist nicht Ihre Schuld, Bruce. Also stellen Sie sich nicht so an. Schauen Sie zu, wie ich Sie umlege und preisen Nein. Sie Ihr Glück. Nicht, bitte nicht. Ich will nicht, dass sie stirbt. Verstehen Sie, egal, was ich früher mal gesagt habe. Ich sage Ihnen jetzt, ich will nicht, dass sie stirbt. Und wenn Ihnen meine Meinung irgendwas bedeutet, was Sie ja immer wieder betonen, dann ich flehe Sie an, bringen Sie sie nicht um. Lassen Sie sie in Ruhe. Bitte, bitte. Okay, okay, okay. Ich wollte Ihnen nur einen kleinen Gefallen tun, aber das ist kein Grund, sich aufzuregen, ja? Lassen Sie sofort die Waffe fallen, Wayne, Sie sadistisches Schwein, oder ich verspritze das Hirn dieser kranken kleinen Ratte übers ganze Zimmer. Die Waffe weg von meinem Baby. Sie tut's doch nicht, Wayne. Ach ja? Ich bin so scharf drauf, Sie abzuknallen, Scout, dass ich schmecken kann. Sie wissen doch, Luke, wenn Sie Scout erschießen, sind hier alle tot, bevor Sie Luft holen können. Vielleicht, aber Sie lieben Scout und nicht uns. Scout für uns ist doch kein schlechtes Geschäft. Also runter mit der Waffe oder sie ist tot. Ich glaube, wir haben jetzt sowas wie ein klassisches Western-Duell. Wissen Sie, was ich immer denke, wenn ich im Film so eine Situation sehe? Wenn zwei Typen sich gegenüberstehen und mit Revolvern aufeinander zielen und schwitzen und so, als wäre es ein Riesenproblem. Ich denke immer, warum hört der eine nicht einfach auf zu quatschen und schießt? Ah, oh mein Gott! Oh nein! Ich meine, das ist doch das einzig Vernünftige, oder? Herrgott, Wayne, wie lange soll das noch weitergehen? Naja, lange kann es nicht mehr weitergehen, oder, Velvet, Bruce? Velvet, hol von der Bar ein paar Servietten, um die Blutung zu stillen. Okay. Los, geh schon, geh! Sie braucht einen Arzt. Das geht nicht, Bruce. In meinem Plan kommt kein Arzt vor. Was? Was für ein Plan? Wer sind Sie? Was ist hier los? Der Plan zu meiner und Scouts Rettung. Inzwischen müssten Sie hier sein. Was? Was? Wer müsste hier sein? Alle, Bruce. Ich weiß, Sie sind ein wahnsinnig wichtiger Mann in der Stadt, aber nicht mal Sie können uns ohne fremde Hilfe retten. Wer kann das? Und wer kommt, um Sie zu retten? Ein Lexus. Gehört wohl seiner Frau. Na, steht ja auch Farrah auf dem Nummernschild. Und ein goldener 57er Chevy. Hey Jay, alter Junge. Wir haben die Mallkiller gefunden. Sag ich doch. Detective Jay an Zentrale, brauche dringend Verstärkung. Heiliger Strohsack, das ging aber schnell. Das sind ja alles nur Medienpuppen. Nee, der Hubschrauber, der gerade landet, bringt unseren Chef. Sehen nur noch die gaffenden Trauerklöße, die gerne winkend im Hintergrund stehen, wenn irgendwo was los ist und Nachrichten aufgezeichnet werden. Du, komm. Lass uns gehen. Für uns gibt's hier nichts mehr zu tun. Bitte, Rapille. Ja. Na, so ein brillantes Stück intuitiver Polizeiarbeit. Hauen wir lieber ab, bevor wir in die Mühlen der Special Forces geraten, Jacob. Was? Wer soll kommen? Na, die Polizei und die Fernsehkameras und die Reporter und die Bevölkerung von Amerika. Wer sonst? Fernsehkameras! Oh, Wayne, ich liebe dich! Ja, da kommt nicht die 7. Kavallerie, Bruce. Wir sind hier nicht im Kino. Ist das eine Art Geiselnahme, Wayne? Sind wir Ihr Schutzschild, oder? Ich verstecke mich nicht hinter Frauen, Bruce. Hat jemand was dagegen, wenn ich den Fernseher einschalte? Nein, mach an! Wir stehen hier vor dem Haus des Oscar-Preisträgers Bruce Delamitri, wo sich vermutlich der berüchtigte Massenmörder Wayne Hudson und seine junge Partnerin Scout haben sich offenbar im Haus des bekannten Filmemachers verschanzt, von dem es heißt, dass er sie zu ihren grausigen Bluttaten inspiriert hat. Was reden die da? Mr. Delamitri, mal, die geben mir die Schuld! Das will ich hoffen, Mann. Also, in Begleitung des Nacktmodels Brooke Daniels. Klappe, Brooke, ich sehe gerade fern. Die geben mir die Schuld! Verdammte Scheiße, die geben meinen Filmen die Schuld! Hörst du das, Velvet? Jetzt ist er wütend, denn jemand verunglimpft seine Filme. Aber dass ich beinahe von den Maulkillern erschossen worden wäre, das spielt natürlich überhaupt nicht. Brooke ist niedergeschossen. Wenn ihr euch sowieso alle unterhalten wollt, dann kann ich den Fernseher auch ausmachen. Oh, Wayne! Oh, ich wollte das sehen. Wayne, Sie müssen uns gehen lassen. Ja. Wenn erstmal die Polizei hier ist, dann können Sie doch gar nicht mehr fliehen. Ich will ja gar nicht fliehen, Mrs. Delamitri. Ich habe Sie gebeten, herzukommen. Ich habe Sie angerufen. Sie haben die Polizei angerufen? Nein, ich habe CBS angerufen und die haben dann wieder die Polizei angerufen. Aber das ist sowieso scheißegal. Wir stehen hier vor dem Chief Cornell, die schwarze Showbiz-Tucke, die Chef der hiesigen Polizei ist. Chief Murray, ich lasse Sie hier rauswerfen und werden Sie dreimal Chef der Nachrichtenabteilungen des nicht unbekannten Senders sind. Aber ich bitte Sie so kurz vor den Wahlen. Sie brauchen die Sendezeit. Ich werde das hier persönlich leiten. Ein sauberes Stück Polizeiarbeit. Wenn das nicht wahr wäre, hätte ich nie gewagt, es zu erfinden. Eine echte, 100% macho-mäßige, schweinegute, affengeile Geiselnahme. Und vor allem, über allem Himmel hoch und Halleluja, kein Rassenproblem. Ein Verbrechen ohne Rassenschranken im Wahljahr. Zum ersten Mal seit langer Zeit ein Verbrechen von stadtweiter, staatsweiter, nationaler und internationaler Bedeutung, in der Rasse kein Thema ist. Ehre sei Gott in der Höhe. Stellen Sie sich vor, wenn das da drin schwarze oder asiatische Punks wären, die weiße Playboy-Centerfolds erschießen und kleine weiße Mädchen als Geisel nehmen. Absolut alles an diesem Fall wäre anders. Aber nein, alles ist in bester Ordnung. Und der große Böse hat auch noch das zentrale und vordringliche Prinzip aller Nachrichten verstanden. Das wichtigste Element jeder Tragödie ist das Fernsehen. Und deswegen werde ich ihn jetzt anrufen, damit er weiß, mit wem er es wirklich zu tun hat. Und das ist nun wirklich eine Sache der Behörden. Entschuldigung, aber Wayne Hudson hat den Sender und nicht die Cops angerufen und ganz deutlich gesagt, er will mit einem Top-Nachrichtenmann sprechen. Ohne uns wären Sie gar nicht hier. Okay, weisen wir die Telefongesellschaft an, den Anschluss zu sperren, damit nicht die da schwachsinnige Bekannte die Leitung blockiert. Und erledigen wir die Sache gemeinsam. Vielleicht wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, etwas Make-up bei mir aufzulegen. Sie sagen es, Chief. Wayne, was haben Sie für einen Plan? So wie es aussieht, werden wir in allernächster Zeit geschnappt und dann haben wir eine überdurchschnittlich gute Chance, auf dem elektrischen Stuhl zu landen. Und da kommen Sie jetzt ins Spiel, Bruce. Was? Was meinen Sie denn damit? Wir brauchen jemanden, der an allem schuld ist. Ich bitte. Was? Jemand, der an allem schuld ist? Verdammt nochmal, was meinen Sie denn damit, jemand, der an allem schuld ist? Eine Art Zauberer? Hep? Das Ganze war nur eine optische Täuschung und jemand anders hat all die Menschen erschossen, hä? Ich will, dass Sie uns verteidigen. Ich will, dass Sie für uns eintreten und uns vor dem elektrischen Stuhl bewahren. Ach, Sie verteidigen? Sie sind ja noch verrückter, als ich dachte. Glauben Sie, mein Wort wird Sie vor der Strafe bewahren, die Sie verdienen? Sie sind so schuldig wie Hitler. Bruce, in den USA gibt's eine Ausrede für alles und jedes. Was ist denn mit den Bullen, die den schwarzen Jungen zusammengeschlagen und damit die Rassenunruhen ausgelöst haben? Die sind sogar von einer Videokamera gefilmt worden. Und? Sind Sie in den Knast gegangen? Nein, Sir, sind Sie nicht. In diesem Land wird niemand für irgendwas verurteilt. In diesem Land ist niemand an irgendetwas schuld. Also, warum sollen wir dann die Schuld übernehmen für das, was wir getan haben? Also... Nein, nein, nein, Daddy. Es gibt nichts zu diskutieren. Daddy! Du würdest verschwinden. Okay, Bulle, hör zu. Wir werden eine Erklärung abgeben, verstanden? Was? Wir werden ankündigen, was wir vorhaben und sagen, was Sache ist. Also wollen wir ein kleines EB-Team, das an alle Sender angeschlossen ist. EB-Team? Außerdem müssen das wir heißt elektronische Berichterstattung. Ja. Haben. Ist Wayne nicht klug? Ich will klug? Jede Minute wissen, wie groß ich im Fernsehen komme, was für ein Star ich bin. Jetzt ist ich gebe euch mein Wort als freigeborener Amerikaner, dass die Fernsehleute freies Geleit haben. Aha, ja? Und ich komme dann runter und untersuche jeden Zentimeter von den Leuten, die ihr mir schickt. Und wenn du mich linken willst, Bulle, dann werden sehr bald vier weitere unschuldige Menschen sehr, sehr tot sein. Und es wird deine Schuld sein. Und alle werden es sehen. Bis bald. So. Und jetzt werden wir unsere Erklärung vorbereiten. Bitte? Ich gebe damit Ihnen keine Erklärung ab. Schatz, kommen wir jetzt wirklich ins Fernsehen? It's becoming more and more obvious. Die schöne Frau, halb Model, halb Schauspielerin. Der süße Teenie, die von ihm getrennt lebende Frau. Und jetzt zurück ins Studio. Und für diejenigen, die eben erst zugeschaltet haben, der Oscar-Gewinner. Die Mallkiller. Die schöne Frau, halb Model, halb Schauspielerin. Und jetzt gehen wir nochmal zum Haus der Demetris, um zu sehen, ob sich dort etwas Neues ergeben hat. Klar kommen wir ins Fernsehen, Baby Doll. Und Bruce auch, denn wenn er sich weigert... erschieße ich seine entzückende kleine Tochter. Wir können doch hier keine Rede an die Nation halten. Doch, doch, Bruce, genau das können wir. Sie werden zur gesamten Bevölkerung der Vereinigten Staaten sprechen, glauben Sie mir. Und der Grund ist, wir beide kriegen höhere Einschaltquoten, als wenn Elvis mit OJ knutscht und dabei Roseanne als Matratze benutzt. Sie werden der gesamten Bevölkerung der Vereinigten Staaten sagen, dass Sie an uns schuld sind. Sie sind ja komplett wahnsinnig. Das wird funktionieren, Bruce, weil Sie der Welt sagen werden, dass wir beide, Scout und ich, willensschwache, einfältige Würstchen sind, die... was steht da in der Tribune? Bruce, lesen Sie es doch bitte mal vor. Verführt worden sind durch Hollywoods pornografische Bilderwelt von Sex und Tod. Bilder, die Sie erfinden, Mann. Und für die Sie gerade mit dem Oscar ausgezeichnet worden sind. Mann, ich habe eine Idee. Ja, ja. Sie werden Ihren Oscar zurückgeben. Was genau, bitte werde ich? Genau, genau. Sie werden ihn live im Fernsehen zurückgeben. Aus Achtung vor den Opfern. Den Leuten, die Sie durch mich und Scout umgebracht haben. Bisher haben sich noch keine weiteren Entwicklungen ergeben. Der Oscar-Gewinner, die Mallkiller, der süße Teenie, die von ihm getrennt lebende... In diesem Fall wenden wir uns unserer Diskussionsrunde von Kriminalpsychologen und Experten aus dem Showgeschäft zu. Was genau geht Ihrer Ansicht nach da drin vor sich? Hallo, hier ist Scout. Was kann ich für Sie tun? Haben Sie das Kamerateam? So melden Sie sich in Motels. Okay, ja. Ich finde das schön. Ja, Wayne sagt immer bloß ja. Ja. Okay, Bruce. Sie denken jetzt mal ein bisschen über das nach, was ich Ihnen gesagt habe. Denn ich glaube, Sie wissen, was ich mache, wenn Sie das nicht tun. Das heißt, falls Scout es nicht inzwischen schon getan hat. Bis gleich, Baby. Ich warte hier auf dich, Schatz. Ist Wayne nicht klug? Nicht, wenn er glaubt, dass ich das für ihn tun werde. Dann ist er ganz und gar nicht klug. Ach, Sie werden es schon tun. Sie sind hier nicht mehr der Boss. Sie meinen, ich mache bei diesem Zirkus mit? Diesem Wahn, die Medien zu bedienen? Das tue ich nicht. Das kann ich nicht. Es gibt nämlich noch so etwas wie künstlerische Integrität. Hör mal, Bruce, ich habe einen Vorschlag. Wie wär's, wenn du mal eine Minute lang dein blödes Maul hältst? Bitte? Wir alle haben deine Phrasen satt und es gibt dringende praktische Erwägungen. Dringende praktische Erwägungen? Was ist denn dringender als mein Leben? Hören Sie, Miss Scout? Mhm. Ich möchte Sie um einen Gefallen bitten. Hätten Sie was dagegen, wenn mein Mann mal telefoniert? Was? Oder vielleicht einfach checkt? Was telefonieren? Kommt drauf an. Was hast du denn vor, Farrah? Bruce, denk mal drüber nach. Was ist, wenn dich das als Regisseur ruiniert? Ich finde zwar, es ist sowieso an der Zeit, dass du dich änderst, aber das Wichtigste ist doch, dass es sich finanziell völlig ruinieren wird. Mom! Wenn Miss Scout dir gestattet, einen Fax an deine Bank zu schicken. Mom, ich bitte dich. Lady, ich sichere gerade deine Zukunft. Na, Sie sind ja eine Nummer. Ich will nur nicht, dass irgendeine Kellnerin aus Milwaukee, deren Mann in einer Bar niedergestochen worden ist, sich das Geld meiner Tochter unter den Nagel reißt. Du meine Güte, was machen die denn da drin? Ja. Bill und Christine müssen doch längst da sein. Lange können wir die Quote nicht mehr halten. Wenn die so weitermachen, schicke ich denen ein SWAT-Team auf den Hals und fertig. Obwohl sein Einsatz mit Live-Bildern schon besser wäre. Meine Güte, der Kerl hat ein Gespür für Fernsehbilder. Das muss man ihm lassen. Ja, was macht er denn jetzt? Oh, die kleine Delamitri hat aber niedliche Titten. Festhalten für die Zusammenführung. Langsam könnten sie aber wirklich anfangen. Sonst setzt es Blendgranaten. Also, diskutieren Sie mit mir. Pass bloß auf, Wayne. Erheben Sie Anklage, beweisen Sie meine Schuld und lassen Sie zu, dass ich mich verteidige. Ich meine, das kann wirklich großes Fernsehen werden. Und ihr zwei werdet Stars sein. Keine Gangster und Geiselnehmer. Stars! Und was haben Sie davon? Ich krieg eine Chance, Ihre Behauptung zu widerlegen. Mach's nicht, Liebling. Dein Plan ist besser. Zwing ihn einfach, das zu sagen, was du gesagt hast. Kommen Sie schon, Wayne. Oder haben Sie keine Eier? Klar habe ich Eier. Und zwar Ihre. Au! Oh! Ich lass mich nicht gern reizen, Bruce. Glauben Sie ja nicht, mich reizen zu können. Aber okay. Wir machen eine Diskussion. Okay, wir können jeden Moment live auf Sendung gehen. Jetzt geht's los! Ja, jetzt geht's los! Wir sind live! Wir sind live, Mr. Hudson. Live in ganz Amerika. Okay, jetzt geht's los. Nehmen Sie mir es nicht übel, aber ich glaube, ich schaue mal nach, ob wir keine Selbstgespräche führen. Da sind wir, Schatz. Wir sind im Fernsehen. Wir sind wirklich im Fernsehen. Okay, okay, ich stelle mal den Ton ab, ja? Okay. Bruce, ist es Ihr Haus? Vielleicht besser Sie begrüßen die Leute? Gut, Wayne, mache ich. Hallo alle zusammen. Es tut mir leid, das Morgenprogramm zu unterbrechen, aber ich nehme an, Sie wissen alle, was hier los ist. Ich bin Bruce Delamitri, der Filmregisseur und Oscar-Preisträger. Die beiden Ladies, die Sie hinter mir in Handschellen sehen, sind Farrah, meine Frau, und unsere Tochter Velvet. Hi. Die verletzte Frau am Boden ist Brooke Daniels, das Model. Entschuldigung, die Schauspielerin. Wir alle sind Geiseln von Wayne Hudson, der hier neben mir steht, und seiner Partnerin Scout. Hi, Leute. Hallo, Amerika. Kommen wir zur Sache. Ich mache Filme, in denen Schauspieler und Stuntmen so tun, als würden sie andere umbringen. Wayne und Scout bringen tatsächlich andere um. Sie sind nämlich die berüchtigten Mall-Killer. Und sie haben einige unschuldige Menschen ermordet. Sie behaupten, dass ich für ihre Taten verantwortlich bin, da meine Filme sie dazu inspiriert haben. Wir haben nie gesagt, dass Sie uns inspiriert haben, Mr. Delamitri. Legen Sie uns gefälligst nicht was Falsches in den Mund. Also es ist nicht so, dass wir in Ihren Filmen gesehen haben, wie ein Typ und seine Freundin andere umnieten und dass wir dann gesagt haben, ey, darauf bin ich noch gar nicht gekommen, sowas machen wir auch. Verzeihen Sie, Wayne, aber ich kann mir nicht vorstellen, worauf Sie dann hinaus wollen, wenn Sie mich mit Ihren abscheulichen und widerwärtigen Verbrechen auf eine Stufe stellen. Hey, hey, das ist keine direkte Kiste, Bruce. Wir sind nicht schwachsinnig. Wir sind nicht aus Ordinary Americans rausgekommen und haben sofort den nächsten Popcorn-Verkäufer erschossen. Doch, Wayne, haben wir. Ja, einmal, mehr nicht. Ich muss den Film 50 Mal gesehen haben und nur einmal haben wir einen Popcorn-Verkäufer erschossen. Außerdem, in Ordinary Americans erschießt niemand einen Popcorn-Verkäufer, oder, Bruce? Ich glaube nicht, nein. Ja, Sie glauben ganz richtig. In Ordinary Americans werden 57 Leute erschossen. Es geht darum, Wayne, wie Sie schon selbst gesagt haben, in meinen Filmen wird kein Popcorn-Verkäufer erschossen. Also nichts von Ursache und Wirkung. Sie sehen meine Sachen und Sie machen Ihre Sachen. Schluss aus. Sie hätten den Popcorn-Verkäufer auch erschossen, wenn Sie gerade aus Mary Poppins rausgekommen wären. Ja, wahrscheinlich schon. Ja, eben. Es geht hier nicht um einen bestimmten Film. Ich meine das vollkommen allgemein. Ach, das ist es also. Jetzt kapiere ich's. Sie ermorden andere Menschen aus Protest dagegen, wie ich mit Psychopathen umgehe und wie ich sie einstufe. Das ist überhaupt nicht das, was er gesagt hat, Daddy. Ich, natürlich. Ich rede von einer Kultur, die Gewalt verherrlicht und ausschlachtet. Wir alle leben darin, wir atmen sie ein und wir ziehen uns jeden Tag daran hoch. Und es sind nicht nur die Verbrecher, die sie schaffen. Es sind nur die Verbrecher, die die Verbrechen begehen. Gewalttäter schaffen eine gewalttätige Gesellschaft. Die tun das, nicht ich, nicht irgendwer sonst. Die sind schuld, Sie sind schuld und Sie ganz allein. Sind Sie sich da ganz sicher, Mr. Ja. Hollywood? Ja, bist du dir sicher, Daddy? Velvet, halt entschuldigen Sie, aber ich sehe hier auf meinem Quotenmonitor, dass die Hauptsender Zuschauer verlieren. Die Regie möchte wissen, ob es okay ist, wenn wir das aufzeichnen und für die Abendnachrichten zusammenschneiden. Nein, ich habe eine Idee. Hey Amerika, alle mal herhören. Ruft eure Freunde und Bekannten an, sagt ihnen, sie sollen einschalten, denn in 60 Sekunden werde ich Farrah Delamitri erschießen. Nein. Wayne! Bitte, sie ist meine Mom. Glauben bitte. Sie, dass noch mehr Tote ihre Lage verbessern? Wie sind die Einschaltquoten, Kirsten? Sie sind draufgegangen, aber mein Produktionschef sagt, sie sollen die Frau nicht erschießen. Ach, sagt er das, ja? Na, ich merke nichts davon, dass er die Übertragung abbrechen will. Brechen Sie die Übertragung ab! Na los, alle Mann, beeilt euch, ihr wollt doch nichts verpassen, oder? 5, 4, 3, 2, 1! Wayne! Sie Scheißkerl! Wann hört das endlich auf? Sie haben doch die Quoten gesehen, Mann. Ne? Sie scheinheiliges Schwein! Sie haben sie erschossen, niemand sonst! Ich sag nur, ich hätte sie nicht erschossen, wenn die Leute auf einen anderen Sender umgeschaltet hätten. Runter, die Polizei kommt rein. Nein, nein, nein, wartet, wartet. Hört auf. Ich ergebe mich. Scout auch. Ich schwör's. Stoppt den Polizeieinsatz und lasst die Kameras laufen. Wir geben auf. Aber wir ergeben uns nur den Zuschauern. Die Zuschauer sind verantwortlich. Die entscheiden über unser Schicksal. Über das Schicksal von allen hier im Raum. Es liegt bei euch. Bei euch allen da draußen. Das Leben von jedem hier liegt in eurer Hand. Ich sag euch, wie es geht. Wenn ich jetzt gleich aufhöre zu reden und wenn dann alle, die jetzt zuschauen, ihren Fernseher abstellen, dann schwöre ich, dann kommen Scout und ich hier mit erhobenen Händen raus. Wenn ihr aber weiter zuschaut, dann bringe ich hier alle um, bis auf den letzten Scheißer. Keine schlechte Show, wie? Aufregend, was? Und um das zu sehen, braucht ihr nichts weiter zu machen, als noch ein paar Sekunden anzulassen. Also, was ist? Macht ihr jetzt die Glotze aus? Popcorn von Ben Elton. Aus dem Englischen von Heidi Zernich und Jörg Ingversen. Die Rollen und ihre Darsteller: Bruce Arne Elsholz. Bruce Delamitri hat Waynes blutige Fernsehshow überlebt, aber seine Karriere hat sich nie davon erholt. Er macht jetzt öde, zynische Filme in Frankreich. Er hat über die Nacht, in der Wayne und Scout in sein Leben traten, ein Buch geschrieben. Mit dem Titel »Ich bin nicht dafür verantwortlich«. Brooke, Miriam Gurland. Brooke starb an ihrer Schussverletzung. Ihre Eltern machen geltend, Bruce habe durch das Festhalten an seiner Diskussion Brooke die ärztliche Versorgung vorenthalten, die sie hätte retten können. Sie verklagen ihn auf Schadenersatz. Velvet, Janina Sachau. Velvet starb ebenfalls im Kreuzfeuer. In der größten Schadenersatzklage seit Beginn der Rechtsprechung verklagen ihre Großeltern alle Zuschauer, die ihren Fernseher nicht ausgeschaltet haben. Karl Bresner, Jochen Kolenda. Die Zuschauer, die ihren Fernseher nicht ausgeschaltet haben, waren infolge des entsetzlichen moralischen Dilemmas, in das die Fernsehgesellschaften sie gebracht haben, einer schweren Stresssituation und qualvollem Psychoterror ausgesetzt. Sie haben sich zu Bürgerinitiativen zusammengeschlossen und stellen Schadenersatzforderungen. Farrah Delamitri, Regine Vergehen. Die Fernsehgesellschaften machen geltend, dass letztlich die Regierung dafür verantwortlich ist, was im öffentlich-rechtlichen Raum gesendet wird. Sie bauen auf Washington für den Ausgleich ihrer Verluste. Wayne, Oliver Broth. Wayne starb in dem Schusswechsel mit der Polizei. Seine Familie klagt gegen die Sozialbehörden und macht geltend, deren frühzeitige Vernachlässigung sei dafür verantwortlich, dass aus Wayne ein schlechter Mensch wurde. Scout, Nina Weniger. Scout überlebte die Schießerei und wurde schließlich in eine geschlossene psychiatrische Anstalt eingewiesen, wo sie zum Glauben gefunden hat. Sie ist überzeugt, dass der Allmächtige alle Dinge zu einem bestimmten Zweck tut und dass letztlich Gott für alles verantwortlich ist. In weiteren Rollen Horst Mendroch, Bodo Primus, Walter Gontermann, Ludger Burmann, Götz Argus, Mike Hoffmann, Christina A. Kühnreich, Silke Linderhaus, Thomas B. Martin, Valeria Risi, Herbert Schäfer, Gudrun Schachtschneider und Hans Schulze. Technische Realisation Rudi Stückrath und Gabriele Neugroda. Regieassistenz Matthias K. Pohl. Bearbeitung und Regie Thomas Leutzbach. Bis jetzt hat niemand die Verantwortung übernommen. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 1999. Redaktion und Dramaturgie Martina Müller-Wallraff.